Einheit 3. Guten Tag, Sie wünschen? A2. Kaffee oder Tee? Wasser oder Bier? Äpfel und Bananen. Zitronen und Orangen. Kartoffeln, Nudeln und Reis. Eier und Milch. Butter und Käse. Mehl und Zucker. Fleisch und Wurst. Tomaten und Salat. Brot mit Schinken. Brötchen mit Marmelade. Eis und Schokolade.